Lektion 3. Text 2. Ist die Wohnung noch frei? Kernimmobilien, guten Tag. Guten Tag, Gomez. Ich rufe an wegen der Anzeige in der Zeitung. Ist die Wohnung noch frei? Welche Wohnung meinen Sie bitte? Wir haben mehrere Anzeigen. Die Dreizimmerwohnung in 2FH. Heißt das Fächenheim? Nein, FH heißt Zweifamilienhaus. In zwei Familienhäusern, da haben wir drei Wohnungen. Eine in Hanau, eine in Eckenheim und eine in Fächenheim. Aber die in Hanau ist schon weg. Ich meine die mit 87 Quadratmeter. Ist das die in Fächenheim? Ja, das ist die Wohnung in Fächenheim. Die ist noch frei. Und die kostet 780 Mark? Und die 250 Mark Nebenkosten, ist das mit Heizung? Ja, das sind alle Nebenkosten. Und die Garage, ist die auch dabei? Nein, die Garage ist extra. Die kostet nochmal 60 Mark monatlich. Und wie hoch ist die Kaution? 2340 Mark. Das steht doch da. Drei Monatsmieten. Möchten Sie alleine einziehen? Nein, mit meiner Familie. Oh, wie viele Kinder haben Sie denn? Ich habe eine Tochter. Sie ist 5 Jahre. Na ja, aber das geht. Das ist nämlich ein sehr ruhiges Haus. Und die Wohnung in Eckenheim interessiert Sie nicht. Die ist auch noch frei. Und da gibt es schon Kinder im Haus. Und die Garage kostet da nur 30 Mark extra. Nein, nicht Eckenheim. Fächenheim ist sehr gut für mich. Ich arbeite in Offenbach. Das ist nicht so weit. Wann kann ich die Wohnung sehen? Ich möchte gerne sofort kommen. Geht das? Der Besichtigungstermin ist morgen Nachmittag um 3. Aber es gibt noch andere Interessenten. Kommen Sie doch am besten gleich in unserem Büro vorbei.